Kapitel 7. Nele Lüders und der Pastor sehen noch immer auf das Wasser. Sie warten auf Birgit Brandt und ein Licht und der Pastor sieht nachdenklich aus. Sagen Sie, was hat Ole denn genau gesagt? Fragt er Nele. Klaas ist bei den Fischen. Also hat er gar nichts von Wasser gesagt? Nein. Sie meinen? Nele überlegt. Genau. Vielleicht suchen wir an einer ganz falschen Stelle, sagt der Pastor. Sie meinen, er ist nicht im Wasser und er lebt vielleicht noch? Fragt Nele ganz aufgeregt. Plötzlich kommen zwei Polizisten. Nele und der Pastor verstecken sich zwischen zwei Containern. Aber wo ist er dann? Fragt Nele ganz leise den Pastor. Ganz klar, er ist in einem Container. In einem Container mit Fischen. Die Polizisten gehen an ihnen vorbei. Sie sehen die beiden nicht, aber sie bleiben stehen. Psst, nicht so laut, flüstert Nele. Sie dürfen uns nicht hören. Das Problem ist nur, spricht Nele leise weiter, hier stehen tausende Container, wo sollen wir anfangen? Wir müssen wissen, in welchem Container Fisch ist, meint der Pastor. Zum Glück gehen die Polizisten weiter. Nele und der Pastor kommen wieder aus ihrem Versteck. Wir müssen sofort Frau Brandt anrufen. Vielleicht kann sie uns helfen. Sie kann mit den Personen in der Zollstation sprechen. Die wissen, in welchem Container Fisch ist, sagt der Pastor und wählt Birgit Brandts Telefonnummer auf seinem Handy. Aber er hört nur, der Teilnehmer ist im Moment nicht zu erreichen, bitte. Mist. Warum gibt es eigentlich diese Handys? Sie sind immer leer oder niemand geht ran, ärgert sich der Pastor. Nele läuft plötzlich los. Schnell, Herr Pastor! Ich weiß, wie wir Klaas finden können! Der Pastor läuft hinterher. Er kommt aus der Puste. Plötzlich bleibt Nele stehen und zeigt auf einige Container. Hier muss Klaas irgendwo sein! Der Pastor schaut Nele fragend an. Dann sieht er sich einen Container genauer an. Er liest fremde Buchstaben. Ist das vielleicht Chinesisch? Fragt er Nele. Können Sie das auch? Sie muss fast lachen. Nein, Herr Pastor. Aber hier ist ein Symbol für einen Kühlschrank und das ist international. Erst jetzt sieht der Pastor den blauen Stern. Na klar. Zum Glück gibt es nur wenige Container mit diesem Symbol. Nele rüttelt an der Tür von einem Container. Sie ist zu. Nele geht schnell weiter zum nächsten Container. Das Handy vom Pastor klingelt. Sie haben versucht, mich zu erreichen? Das ist Birgit Brandt. Ja, Frau Brandt, wir brauchen kein Licht und wir brauchen jemanden, der die Container aufmachen kann. Ja. Wir wissen jetzt, wo er ist. Nein, nicht im Wasser. In einem Container. Ja, genau, danke. Birgit Brandt hilft uns. Sie spricht mit den Leuten vom Zoll und mit den Polizisten, erklärt der Pastor Nele. Sie muss sich beeilen. Nele macht sich große Sorgen um Klaas.